letzte Patrioten in unser eigenes Sturm. Eine eisene Elite aus der Mitte unseres Volkes. Hast du recken wegen, so wie es dann geboren. Drei Idealisten um eine große Welle. Letzte Patrioten in unser eigenes Sturm. Eine eisene Elite aus der Mitte unseres Volkes. Hast du recken wegen, so wie es dann geboren. Drei Idealisten um eine große Welle. Das ist unsere heilige Pflicht. Unser Deutschland wollen wir schaffen, das ist unsere heilige Pflicht. Wir sind Männer.